WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute auch eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Hanni. Und sie ist 62. Guten Morgen, Hanni. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hanni. Weswegen rufst du mich an? Ja, es geht um Folgendes. Bin seit Dezember getrennt, eigentlich glücklich getrennt. Mhm. Wollte keinen Mann mehr kennenlernen, bin Karneval, also beziehungsweise Altweiber. Dann doch mit meinen Freunden rausgegangen und hab dann meinen Traumprinzen kennengelernt. Ach, im Karneval, am Altweiber Fastnacht. Ja, genau. Und lass mich kurz fragen, hast du gesagt, ja. Seit Dezember bist du getrennt. Ja. Wie lange warst du mit deinem Liebsten davor zusammen? 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Okay, gut. So, Hanni geht auf die Rolle und lernt gleich ihren Traumprinzen kennen. Gleich am ersten Tag. Ja. Erzähl, wie kam das dazu? Wie kam es dazu? Ich war, wie gesagt, mit Freunden zusammen und Freunde sind schon früher nach Hause gegangen. Ich bin alleine in dem Lokal geblieben. Mhm. Und naja, du weißt ja, wie es Karneval vor sich man geht. Man sieht sich, man spricht sich an. Und ja, genau. Und dann bin ich wohl doch schon einige Stunden beobachtet worden. Von ihm? Von ihm, genau. Dass ich mich wohl erfolgreich immer gegen die Männer gewehrt habe. Aber er fand es sehr sympathisch, wie ich es angestellt habe. Und hat mich dann aufgrund dessen irgendwann angesprochen. Was für ein Kostüm hattest du an? Ich war als Katze. Ach, wie putzig. Warst du angezwitschert? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ein paar natürlich. Stunden Karneval bleibt ja, das nicht ist, aus. Aber nicht betrunken, um Gottes Willen. Okay, und was hatte er an? Was für ein Kostüm? Gar nichts. Der hatte kein Kostüm. Dann der war super toll angezogen. Dann konntest du ihn gleich richtig abchecken, wie er aussieht, ne? Und, ja. So, er hat dich angesprochen und dann? Ja, dann hat er das alles seinen Lauf genommen. Was auf der einen Seite auch unheimlich peinlich ist, was? Dass mir sowas passiert ist. Was hat denn seinen Lauf genommen? Wir sind dann noch irgendwo anders hingegangen und haben noch ein bisschen gefeiert und sind dann nachher zu mir nach Hause. Genau, das habe ich mir fast schon gedacht. Wie alt ist der Knabe? Der Knabe ist 55. 55, na gut. Ja. So. Aber Gott sei Dank, nein, ich bin zwar 62, aber man schätzt mich immer viel, viel jünger und ich bin noch keine alte Oma und ich war richtig froh, dass ich mal einen Mann kennenlernte, der nicht pflegebedürftig war. Ja, ich verstehe. War es denn eine gute Sexnacht, die erste? Ja. Ging's richtig zur Sache? Ja, es ging fürchterlich gut zur Sache. Und ich habe mich selber nicht wiedergekannt. Ich meine, ich habe schon einige Beziehungen in meinem Leben. Ich bin verheiratet gewesen, bin nicht unerfahren. Aber wie war denn das Gefühl, das ist ja immer ganz wichtig, dann am nächsten Morgen, als man dann aufwachte und sich in die Augen schaute? Ja, supi. Supi? Ja. So, ja, war das klingt doch alles toll. Ja, das klingt toll. Wir waren dann auch 5 Tage zusammen. Wir haben 5 schöne Tage. Wir haben dann kein Karneval mehr gefeiert. Mhm. Wir haben uns eher gefeiert und schön gegessen und schön gefrühstückt und erzählt und, aber vor allen Dingen, es war ganz lustig, nicht ernst, nicht streng, sondern einfach nur fröhlich, schön. Mhm. Ja, und dann kam der gestrige Tag, wir haben morgens telefoniert, er hat mittags mich angerufen, alles noch okay, und am Abend hat er mich dann angerufen und meinte dann zu mir, er müsste mir was sagen, seine Gefühle würden zwar echt sein und das wäre wunderschön gewesen und ich wäre eine tolle Frau. Aber er wollte jetzt doch mal ein paar Tage Auszeit haben. Oh, das klingt nicht gut. Nee, ne? Nee. Nee. Was weißt du über ihn? Ist er solo? Ja. Wirklich? Ja, wirklich solo. Ganz hundertprozentig solo. Hat dich nicht belogen? Nein. Warum? Nein. Hat er gesagt, warum er eine Auszeit haben will? Er hat es mir nicht gesagt. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich gedacht habe, wenn Frauen nachhaken und fragen, genau. Weil er mir sagte, er würde sich, wenn er dürfte, am Wochenende wollte er sich nochmal melden. Mhm. Und dann wäre er mit einigen Dingen im Klaren. Ich finde sehr gut, dass du nicht gefragt hast, warum. Wirklich, finde ich gut. Weil das ist fordernd, klammernd. Das nervt Männer. Eben. Ja. Das ist ja das, was ich, was ich aus Erfahrung weiß. Sehr gut intuitiv reagiert. Jetzt frage ich mich, ist das wirklich wahr? Muss der wirklich irgendwas klären? Oder ist das jetzt so ein geschicktes Manöver, um von dir wegzukommen? Ja, das ist ja das, was mich aus der Bahn geworfen hat. Könnte gesagt, natürlich der Klassiker des Karnevals sein, große Liebe im Karneval, Aschermittwoch, das war's dann. Kann sein, ne? Man weiß es. Ja, klar, aber es sind so viele Dinge gesagt worden, aber nicht von meiner Seite her. Das ist es. Ich glaube, ich bin keine unkluge Frau. Aber Hanni, du bist eine erfahrene Frau und du weißt, wie sehr die Männer auch blenden können. Auch das. Aber das Blenden ist natürlich auch toll, ne? Ja, natürlich. Wer lässt sich nicht gerne mal ein bisschen blenden? Nur ist das Erwachen dann hinterher umso schlimmer. Ja, eben. Das heißt, letztendlich kannst du gar nichts machen, sondern musst das Wochenende abwarten, ob er sich meldet. Ja, und was soll ich dann wenn er sich nicht tun, meldet? Wenn er sich nicht meldet? Nichts. Nicht mehr. Nee. Nicht mehr nachfragen. Nee. Ich habe so ein Problem. Ich komme mit Dingen besser klar, wenn ich was weiß, als wenn man so in der Luft hängt. Ja, aber wenn er sich nicht meldet, sagt das schon so viel aus, dass man dann auch was weiß, finde ich. Der wird ja mitbekommen haben. Du bist ja aufgeblüht in den Karnevalstagen. Wie gut dir das gefallen hat und dass du gerne mit ihm näher und weiteren Kontakt hättest. Das wird er wissen. Ja, ich habe es aber nie durchblicken lassen. Eher kam es dann von ihm seiner Seite. Das Problem. Trotzdem hat er das gemerkt. Definitiv. Was hast du denn gesagt, als er das angekündigt hat oder gefragt hat, ob er sich dann nochmal melden darf am Wochenende? Ja, ich hab gesagt, dass er sich melden darf. Mhm. Und er wüsste ja, wo er gewesen ist und dass ich es okay finde, dass ich eben halt abwarten wollte. Ich habe eine Idee. Du wartest jetzt erstmal bis zum Wochenende ab. Wenn er sich nicht meldet am Wochenende, wartest du noch eine Woche ab. Und dann könntest du nochmal freundlich eine SMS, eine Mail oder wie immer du das machst, ihn nochmal kontaktieren. Ja. Wenn er dann wieder nicht reagiert, dann ist es... Ja, aber, dann ist okay, dann ist klar. Ja, dann ist klar. So würde ich es machen. Ja, Jürgen, das ist... dass ich da nicht selber gekommen bin. Man ist ja manchmal dann im Liebesschock oder du bist ja jetzt auch ein bisschen durcheinander, weil du... Ich bin sehr. Ja. Ja, sehr durcheinander. Und vor allen Dingen, das ist das, was ich mir mein Leben lang so gewünscht habe und habe alle Dinge, weil ich wirklich eine Biografie habe, die ist nicht ganz unkompliziert, und habe dann alles hinter mir gelassen. Und ich habe gesagt, ich trenne mich in Frieden mit meinem Freund. Das haben wir auch gemacht. Ich habe meine kleine Wohnung. Es ist alles schön und toll. Und dann kommt dieser Mann und er sagt mir dann so tolle Dinge und Sachen. Was hat er dir denn Tolles gesagt? Ja, dass ich eben halt eine Frau bin, die er braucht, weil ich weiß, was ich will. Mhm. Und wie aufmerksam ich bin, ja, und wie aktiv ich bin. Hört man alles gerne. Ja, das stimmt aber auch alles. Zweifel nicht daran. So ja, vom Charakter, soweit du ihn jetzt kennengelernt hast. Mhm. Was gefällt dir denn da besonders gut an ihm? Dass er sehr viel Humor hat. Ja. Ja, dass er sehr viel Humor hat und sehr viel Einfühlungsvermögen. Das heißt, ihr habt viel gelacht. Wir haben viel, viel gelacht. Mhm. Wir haben aber auch viel geschmust und ich bin massiert worden von jedem einzelnen Finger und ich weiß nicht. Also, ich merke, dass du sehr angetan bist von ihm. Ja. Liebe Hanni, jetzt würde ich mich an der Stelle auch nicht so sehr in die Freude hineindenken. Umso trauriger ist der Absturz, wenn es nicht klappt. Versuch dich mal. Ich habe schon genug geweint seit gestern. Ja, versuch dich mal so ein bisschen. Und das Schönste ist, ich war heute noch bei meinem Arzt, beim Neurologen, mhm, habe ihm die Situation geschildert. Das war jetzt aber Zufall, dass ich Termin hatte. Mhm. Und ja, er sagt zu mir, ja, dann suchen Sie sich mal einen neuen Therapeuten. Wie bitte? Ach, ja. Nee, verstehe ich nicht. Wieso? Ja, weil ich dieses Problem jetzt geschildert habe und ich war am Boden zerstört. Ach so, und er kann damit nicht umgehen, oder wie? Der Neurologe, ja. Nein, der Neurologe sagt mir dann, ja, dann suchen Sie sich mal einen neuen, dann suchen Sie sich mal wieder einen Therapieplatz. Ach so. Na gut, so weit sind wir noch nicht. Wollen wir? Aber? Ja, ich schwöre. Wollen wir es noch nicht pathologisieren? Wollen wir erstmal abwarten? Mhm. Wir warten jetzt ab bis spätestens Ende, okay, Ende nächster Woche. Und, okay, und dann gucken wir weiter. Mensch, Hanni, ich drück dir die Daumen ganz feste, dass der Bursche sich meldet. Okay. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss. 0800 220 50. Unsere Nummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Ummut 31. Guten Morgen. So, guten Morgen, Domian. Hallo. Guten Morgen, Ummut. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein Anliegen, was du sicherlich in deiner Sendung, was ich auch mitbeobachtet habe, öfters halt, das Thema der Spielsucht halt, die mich treibt. Ja. Und aber des Öfteren immer wieder beobachtet, dass es Leute waren, die angefangen haben zu spielen oder halt so ziemlich am Anfang standen. Ja, waren auch welche dabei, die schon sehr lange und sehr tief im Sumpf hingen, ja. Okay. Doch, das schon. Gut. Genau. Also ich habe jetzt von denen halt immer so die Sendung gesehen gehabt oder beziehungsweise mitgehört und habe halt nicht so viel für mich halt da rausnehmen können. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich probiere es mal selber und das hat super geklappt. Also ein Dank nochmal an das Team und so, das ist alles super bei dir. So, und das heißt, du bist ein schwer spielsüchtiger Mann? Genau, richtig, ja. Wie lange schon? Also ich habe wirklich mit 18 angefangen. Mhm. Und bin ja jetzt 31 und ich habe, glaube ich, eine Auszeit von in dieser ganzen Zeit nur von einmal kurz von 8 Monaten ungefähr gehabt. Was genau spielst du? Spielautomaten, diese ganz normalen. Oh, okay, fast der Klassiker. Der Spielautomaten, ja. Genau, der Klassiker, ja. Richtig. Von 18 Jahre und dann nur so eine kurze Auszeit. Das heißt, du musst doch unfassbar viel Kohle verbrannt haben. Ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Weißt du, wie viel Geld du verspielt hast? Ja, also die Rechnung habe ich schon mal gemacht, weil ich möchte dir auch soweit mal Informationen geben. Ich hatte schon eine Therapie auch, also habe eine stationäre Therapie dann gemacht. Mhm. Diese ist aber schon ungefähr 6 Jahre her, also mit 25 circa, habe ich dann aufgegeben. Also dann habe ich gesagt, okay, gut, also es ist jetzt vorbei, also ich schaff's nicht mehr und wollte mir halt eben selbst schaden. Und bin dadurch halt in eine Nervenklinik eingewiesen worden halt, wegen Suizid und so weiter halt eben, dass ich das Leben nehmen wollte. Von da aus dann habe ich eben gesagt, ich kann nicht mehr halt. Ja, also ich schaff's nicht mehr, bin in eine Spielsuchttherapie gekommen, also stationäre. Ich unterbreche nochmal. Wir waren noch bei der Frage, damit ich mir so ein Ausmaß vorstellen kann. Wie viel Geld hast du schon verspielt? Achso, gut. Also in der Zeit waren das, also ungefähr waren das 250, 240.000. Also was ich die, die du real verspielt hast, die einfach weg sind. Genau, richtig, ja. Wie viel ist das so umgerechnet pro Tag ungefähr? Wie viel verspielst du pro Tag? Also eben in den letzten 3 Jahren spiele ich pro Tag mindestens also 500 Euro bis 1000 Euro. Boah, also, woher nimmst du das Geld? Genau, ich bin selbstständig halt und habe einen Salon, einen Friseur. Ein Friseursalon, ah ja. Genau, und es wird fast nichts bezahlt und das Geld wird verspielen. Ja. Und da verspielst du die Tageskasse, oder? Richtig, genau, eigentlich meine Umsätze, ja, richtig. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ja, genau. Und das ist das, was ich so verheerend finde an der ganzen Situation, weil das Problem ist so, weißt du, ich arbeite alleine. Also ich jetzt aktuell seit einem Jahr habe ich 2 Angestellte bei mir im Laden. Mhm. Ich habe davor 2 Jahre lang diesen kleinen Laden alleine aufgebaut. Mhm. Also wirklich allein im Laden gestanden und habe die Kunden empfangen. Mhm. Und ich habe das so souverän halt so, ne, mit meiner Arbeit halt gemacht, dass das funktioniert hat und ich meine Kunden sich wochenweise schon vorher angemeldet haben, um bei mir halt einen Termin zu bekommen. Mhm. Und das ist alles aufgegangen. Das Problem, was sie nur nicht wissen ist oder was sie nicht wussten, dass ich halt um 21 Uhr oder um 9 Uhr früh in den Laden reingehe, um 21 Uhr raus oder 22 Uhr erst raus aus dem Laden, quasi wirklich mir die Beine in den Bauch stehe und arbeite, ne, wie ein Depp. Ja. Und dann um 21 Uhr? Genau. Und am Ende dasselbe Spiel und Dorin, das ist sowas von interessant, weil es immer dasselbe ist und ich kann es nicht verhindern. Ja, was machst du denn? Was machst du dann um 21 Uhr? Sofort wie eine Marionette. Zur Spielhalle? Ja. Also wie lange bist du dann in der Spielhalle? Bis um 3, bis sie mich rauswerfen. Mhm. Damals haben sie uns nicht rausgeworfen, da war ich dann ganz durchgehend drin. Also jetzt aktuell ist es ja, dass die um 3 Uhr zumachen und dann schmeißen sie uns um 3 Uhr raus. Hast du eine Frau, eine Freundin? Nein, also ich habe niemanden bei mir. Dann fällt das dann gar nicht so auf, wenn du immer regelmäßig weg bist. Das heißt, du hast gar kein soziales Leben. Ja, einen guten Freund habe ich halt. Weiß der das, was du machst? Er weiß es und er hat es selber gemacht, aber nicht lange. Und ist aber auch sofort davon weg. Du verprasst zwar deine Einnahmen, aber das sind das auch hohe Einnahmen für einen Friseur. 1000 Euro am Tag? Und so gut funktioniert der Laden? Ja, richtig, ja. Wow. Das ist nicht nur, dass er so gut funktioniert, sondern ich arbeite einfach 12 Stunden, 13 Stunden lang. Du musst aber viel Haare schneiden, um auf die... Richtig. Na gut, wenn du Angestellte hast und so, kannst du ja hinkommen. Hast du dich auch verschuldet in diesen Jahren? Ja, das Problem ist, dass ich natürlich diesen Laden auch also wie einen Kredit genommen habe, um den Laden zu bekommen. Ja, ja. Diese Schuld hatte ich ja, die musste ich ja eigentlich begleichen. Wie hoch ist die Schuld? 30.000 Euro. Mhm. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Mhm. Es sind jetzt 3 Jahre. Diejenigen Personen wollen natürlich ihr Geld auch wieder haben. Okay, das sind die Schulden, die wegen der Ladenübernahme da sind. Genau. Hast du auch explizit Schulden gemacht, um Geld zu verspielen? Das nicht, aber ich habe halt natürlich Sachen zurückgehalten, habe meine Krankenversicherung nicht gezahlt und habe Kosten, die fortlaufenden Fixkosten natürlich nicht gedeckt und die Miete ist die einzige und Ausgabe und meine Löhne für meine Leute sind mir das Wichtigste, dass die natürlich keinen Cent zu wenig haben oder wie auch immer. Der Laden, der Alltag läuft, den hältst du am Laufen. Richtig, ne? Ja, genau. Und das ist das Interessante. Ja, genau. Hast aber dann dieses parallele die zweite Identität als Spieler quasi. Ja, Doppelleben. Doppelleben, ja, genau. Ja, das, hast du vorhin angefangen zu erzählen, du warst dann in dieser Therapie. Richtig, ja. Diese Therapie, wie lange warst du in der Therapie? Das waren bis fast 4 Monate. 4 Monate? Stationär. Stationär. Ja, genau. Wie ging es dir danach, als du da rauskamst? Genau, das wollte ich mit dir auch eben ansprechen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und auch für die, die hoffentlich zuhören oder auch noch für weitere Sachen vielleicht Informationen sind, die wichtig sind. Weil, dass wir pathologische Spieler, also wirklich mit Spielsucht betroffen sind. Ich habe ja diese ganze Sache dann halt wirklich gelesen und gemacht und getan. Das Problem war nur, danach war ich auf einmal wieder frei. Also es hieß halt so, Umut, jetzt geh. Das heißt, wie lange bist du dann trocken geblieben, nachdem du raus warst? Naja, ungefähr 4 Monate. Aber in diesen 4 Monaten habe ich gekämpft um einen Platz. Um einen Platz, wo ich hingehen könnte, wo ich vielleicht noch weiterhin ambulant irgendwie noch was bekomme. Such dir eine Selbsthilfegruppe. Okay, gut, habe ich gemacht. Ja. Bin in München, bin in die Selbsthilfegruppe. Das Problem war nur, da waren lauter Leute, die in dieser Selbsthilfegruppe sind, die halt wegen Bewährungsauflagen oder sowas dort sind. Umut, ich möchte mir bitten, irgendwie näher ans Fenster zu gehen. Gerade wird die Leitung immer schwächer, dich okay, zu bewegen. Natürlich. Jetzt ist wieder gut, ja. Ja, das ist das Problem eben. Und dass man halt dann dadurch immer mit Leuten konfrontiert war, die halt irgendwelche Auflagen hatten halt und die sie halt machen mussten, aber hatten halt gar kein Interesse an der ganzen Geschichte eigentlich, an der Suchtbekämpfung, sondern die haben einfach gelacht und haben gesagt, ich gehe gleich noch zocken und so. Und keine Ahnung, es hat mir nicht geholfen. Also ich bin dann auch da wieder weg. Und das Problem war dann, ein Haus, wo sie Süchtige aufnehmen halt, wo ich hatte ja keine Unterkunft. Ich habe in einem Wohnheim gewohnt dann danach. Also in einem Männerwohnheim. Und dann hat man mir vorgeschlagen eben, du könntest ja in so ein betreutes Wohnen, also quasi, da sind auch Süchtige eben, die nach so einer Therapie sind und da wird das ambulant weiter behandelt. Okay, gerne. Trinkst du denn Alkohol? Nein? Ja gut, dann geht es nicht. Aha, gut. Okay, ich merke, mich aufgenommen. Ja, ich merke, das war auch dann vor deiner Zeit als selbstständiger Friseur. Richtig, genau, davor, ja. Mhm. Genau, vor 6 Jahren. So, Umut, alte Weisheit, wenn man schwer in einer schweren Sucht ist. Richtig, Und wenn man einen großen Anlauf gemacht hat, und das war ein Reinfall, und bei dir war es ja ein Reinfall. Ja. Dann ist die alte Weisheit, oder die Binsenweisheit letztendlich, dass man einen erneuten großen Anlauf nehmen muss. Und wenn der zweite Anlauf nicht funktioniert, muss man einen dritten Anlauf nehmen. So, nur so funktioniert es leider. Das heißt, du musst es tun. Du musst überlegen, du musst dich gut informieren, welche Klinik du gehst, ob die Klinik wirklich adäquat für dich ist, welchen Ruf sie hat und so weiter. Nur so geht es. So wie du dein Verhalten gerade geschildert hast, wirst du das alleine nicht schaffen, das glaube ich nicht. Ne? Nein, das schaffe ich nicht. Nein, es spricht ja auch gegen jede Regel quasi der Spielsucht. Man darf kein Geld bei sich tragen und so weiter. Ja. Also es sind ja so gewisse Sachen, die man machen sollte. Jetzt aber meine praktische Frage. Könntest du denn mehrere Monate deinen Laden alleine laufen? Nein. Das kann ich ja nicht. Und genau darum geht's auch. Mhm. Also ich habe auch jetzt mich nach ambulanter Therapie jetzt wieder umgeschaut. Also ich habe den Termin erst wieder bekommen. Das dauert immer 3 Monate, 4 Monate, bis man da überhaupt drankommt an den ganzen Caritas-Geschichten und so weiter. Das ist auch so ein Problem. Das ist als Süchtiger einfach sehr schwer, sich da zu beschaffen. Ich weiß, es ist alles sehr schwer. Aber es führt keinen Weg daran vorbei, diesen mühsamen Weg nochmal und nochmal zu gehen, bis man den Weg über den Berg überwunden hat. Deswegen rufe ich dich jetzt an. Ich möchte dich wirklich dazu animieren. Weil ich das nochmal angreifen will. Ja, weil dieses habe ich von so vielen Menschen hier schon gehört, die auch in anderen Süchten gefangen sind, die Jahrzehnte gefangen waren, dass sie es nur mit dem nochmal und nochmaligen Anlauf dann irgendwann endlich geschafft haben. Wenn du nichts machst, versinkst du immer weiter. Das weißt du selbst. Ja, natürlich. Oder es betoniert sich alles noch mehr, das Verhalten. Ich möchte gerne, Umut, dass meine Psychologin dich jetzt noch mal ein bisschen eingehender berät, welche Therapieform, vielleicht doch nochmal mit einer Klinik mit dir redet oder eine ambulante Tagesklinik oder irgend so etwas. Mhm. Die Informationen, die hat sie da und da kann sie dich kompetent beraten. Okay. Also bitte mach es. Und es ist dein Leben. Du bist erst 31, ne? Ja, du bist erst 31. Ja, genau. Du hast noch alle Chancen der Welt, dass du wirklich da rauskommst. Und sei froh, dass du nicht auch noch groß verschuldet bist wegen der Spielsucht. Da gibt's ja nur auch schlimme Geschichten, wo Leute Hunderttausende von Euro sich verschuldet haben. Ja gut, im Rückstand bin ich ja. Natürlich. Ich bin im Rückstand nicht nur von 30.000. Also ich bin im Rückstand von ungefähr 70.000 Euro jetzt im Moment. Ah ja, okay. Das ist schon so, ja. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Gut. So, Helmut, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an und alles weitere im Hintergrund. Dann bedanke ich mich für dich. Ich drücke dir die Daumen von Herzen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Ciao. Danke, ciao. Hier ist um 1.25 Uhr die Christine. Und die Christine ist 51. Guten Morgen, Christine. Hallo, Domian. Hallo, Christine. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Und was ist dein Thema? Mein Onkel ist am Dienstag in Celle erschlagen worden. Erschlagen worden? Hast du bestimmt in den Medien gehört. Nein, das weiß ich jetzt nicht. Am Dienstag ist in Celle ein deutsch-iranischer Mensch im Haus in Celle erschlagen worden. Und das war dein Onkel? Von meiner Tante, also meine Tante ist das zweite Mal verheiratet, war das zweite Mal verheiratet und war mit diesem Lehrer verheiratet. Beschreib uns genau, was passiert ist. Ich weiß nur eins, mein Onkel hat sich, es ist also für mich und für meine Kinder der Onkel. Er war unser Onkel und bleibt es auch. Mhm. Der hat in Celle dieses Haus vor knapp 2 Jahren gekauft, hat das renoviert und wollte da sein neues Leben aufbauen. Und am Dienstag hat man ihn in dem Haus tot erschlagen aufgefunden. Das heißt, es war sonst niemand im Haus? Nein. Also als er aufgefunden wurde, war niemand mehr im Haus. Er wohnte nicht mit seiner Partnerin zusammen? Nein. Er war ja von meiner Tante geschieden und war in dem Haus allein. Gibt es Vermutungen, was dahinter steckt? Sie ermitteln in allen Richtungen, aber mein Onkel hat sich wohl sehr viel in der Flüchtlingshilfe eingesetzt und eingebracht, hat als Dolmetscher auch gearbeitet und hat ehrenamtlich bei den ganzen Flüchtlingen mitgeholfen. Wir sagen das nochmal klar, er war Iraner. Er war Iraner. Er war Iraner. Deutsch-Iraner. Deutsch-Iraner. Ja. Mhm. Wie alt? 55 Jahre. Wie hat man ihn erschlagen? Das weiß man nicht. Also da sagt uns die Polizei noch nichts. Da werden die Untersuchungen noch laufen. Ja, die Obduktion war gestern. Mhm. Und wir wollen praktisch, ja, ist ja schon 0 Uhr vorbei, wir wollen heute in Celle eine Abschiednahme machen. Also nicht eine Abschiednahme, eine Trauerfeier, weil es sind ja so viele Schüler. Er war einer der beliebtesten Lehrer in der ganzen Schule. Mhm. Ah, ich habe nicht das. Er war Mathelehrer. Er war Mathelehrer. Ja, jetzt fällt es mir ein, dass ich es doch gelesen habe. Du hast es auch gehört in der Nacht. Ja, Mathelehrer. Das war ein Mensch, der hat einen Raum einfach mit so viel Klasse gefüllt. Jeden Raum, den er betreten hat, das war einfach dieser Liebreiz, diese Wärme, diese Ausstrahlung, die er ausgestrahlt hat. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der ihn eigentlich hingerichtet hat. Also er ist wirklich erschlagen worden und nicht erschossen worden. Nein, erschlagen. Man kann in die Richtung denken, dass es eine fremdenfeindliche Tat war, Tat war. Fremdenfeindlich weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, also so hat mir meine Tante gesagt, er hat wohl zwischendurch Flüchtlinge auch bei sich aufgenommen. Das weiß ich eigentlich, von meiner Tante, welche aufgenommen hat, die zwischendurch teilweise auch zu zweit, zu dritt dort geschlafen haben. Ja, also kämen die Flüchtlinge als Tatverdächtige auch in Frage? Es kann sein. Mhm. Es käme aber vielleicht auch, ich hatte, als ich das gelesen habe, die Assoziation, war es vielleicht ein Racheakt von einem Schüler? Nein, glaube ich nicht. Ich weiß nur, egal, wenn ich mit meinem Onkel durch Celle gegangen bin, man konnte nicht mal mit ihm Eis essen gehen, weil immer wieder Schüler gekommen sind, Eltern gekommen sind, die ihn mochten, also die ihn gegrüßt haben. Ein sehr beliebter Mann. So beliebt, das ist überhaupt nicht möglich. Erzähl mir mal, Christine, wie dein Verhältnis zu ihm war, so in den letzten Jahren. Sehr, sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe noch 3 Kinder und ein Pflegekind. Und da gibt es ja auch immer Probleme, weil mein Onkel ist Lehrer und mein Pflegekind war in der Schule nicht so gut. Da brauchte ich nur sagen, ob er kommt. Die Kinder haben in der Schule Probleme oder ich konnte meine Kinder auch zu ihm hinbringen. Und er hat mit einer Engelsgeduld stundenlang mit den Kindern Schule geübt, hat sie motiviert mit so viel Herzblut, dass also diese Kinder in der Schule so gut geworden sind. Und ich konnte die tagelang bei meinem Onkel lassen, dass er gesagt hat, weißt du was, wir spielen zwischendurch, ich lerne mit den Kindern wieder, wir sind unterwegs. Das war einfach so selbstlos, wie er war. Also ein guter Mensch. Ein absolut guter Mensch. Mhm. Und mein Mann ist vor 2,5 Jahren erkrankt. Und mein Onkel, mein Mann ist 20 Jahre älter als ich, und mein Onkel hat immer da so einen Wert drauf gelegt und hat gesagt, immer wieder, wenn er irgendwelche Probleme hatte, wo er reden wollte, einfach als wo er reden wollte von Mann zu Mann, war mein Onkel halt viel hier bei uns. Und also hat, ich merke schon, eine ganz enge Verbindung zu euch. Richtig. Und ich habe jetzt seit Wochen, merke ich, wenn ich ihn besuchen möchte, er hat es immer abgelehnt, dass ich in dieses Haus komme. Ach. Er hat immer Vorwände gehabt, Ausreden gehabt. Also du konntest normalerweise sonst ins Haus kommen. Er hat es uns ja gezeigt, als er es gekauft hat. Wir sollten uns das ja angucken, als er das gekauft hat. Also das ist etwas Befremdliches. Richtig. Hast du mit der Polizei auch Kontakt gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich würde das an deiner Stelle auf jeden Fall der Polizei sagen oder auch Kontakt mit der Polizei aufnehmen. Ich glaube, dass jeder Hinweis und jede Aussage, du bist ja nun eine nahe Verwandte oder meine Tante hat ja mit der Polizei so viel Kontakt. Wir wollen ja morgen, also heute erstmal, diese Trauerfeier haben. Mhm. Aber erzähl doch nochmal weiter. Also er wollte nicht, dass du ins Haus kommst. Es ist immer wieder, ich habe meine Information war, dass er in diesem Haus, dass es ja renoviert wird, das wusste ich ja alles. Und ich hatte noch im Dezember gesagt, ich habe ihn angerufen, dass ich jetzt Zeit habe, weil ich im Dezember Urlaub hatte und wollte ihn besuchen. Dann hat er aber erst 3,5 Stunden später geantwortet und hat gesagt, nein, er wäre im Krankenhaus unterwegs, um kranke Flüchtlinge zu besuchen, um da Dolmetscherarbeiten zu machen. Und. Also immer Ausreden. Immer Ausreden. Dann habe ich ihnen erklärt, dass ich den ganzen Dezember bis zum 20. Dezember komplett Urlaub habe. Mhm. Da hat er aber gesagt, bis dahin hat er gar keine Zeit mehr. Gibt es denn andere Leute, die in das Haus durften in der letzten Zeit aus eurem Umfeld? Also so wie ich weiß, das hat mir meine Tante gestern erzählt, dass ich hätte gar nicht in das Haus rein, es hätte gar nichts gebracht, wenn ich dorthin gekommen wäre, weil das von innen immer noch renoviert wurde. Also sie war in dem Haus? Sie hat das Haus von innen schon gesehen ein paar Mal, aber sie hat gesagt, Christine, du hättest da gar nicht, was hättet ihr dort gewollt? Es war noch nicht mal eingerichtet. War sie denn in den letzten Wochen in dem Haus, die Tante? Ja, sie hat nur gesehen, dass es noch nicht fertig war. Aber trotzdem wundert es dich, dass er dich da so fernhalten hat. Mir hat er das nicht gesagt. Ich habe jetzt von meiner Tante erfahren, dass er in diesem Haus noch gar nicht leben konnte. Das habe ich so überhaupt nicht gewusst. Das hätte er dir ja auch einfach sagen können. Ja, hat er mir aber nicht. Und sonst war er ein ganz offener Mensch und hat alles gesagt. Ja, und mit diesem Hintergrund, was jetzt am Dienstag passiert ist. Ich finde dringend, Christine, dass du das der Polizei sagen musst. Das ist ein Anhaltspunkt, der sicher für die ermittelnden Beamten wichtig ist. Nimm Kontakt mit der Polizei auf. Ich kann einfach nicht fassen, dass ein Mensch, der so selbstlos ist, der wirklich überhaupt sich für alles engagiert, sich so kümmert, so einbringt, dass der einfach da in seinem Haus liegt und diese Gedanken, dass alles voller Blut ist und er im Keller gefunden wurde. Und man weiß gar nicht, wie sehr er gelitten hat, was für eine Angst er ausgestanden hat. Das ist mein größtes Problem. Einfach zu wissen, wenn der im Flur vielleicht um Hilfe geschrien hat, weil wir wissen, dass er nachts, Montagabend um 23:30, das hat mir meine Tante gesagt, hat er über WhatsApp doch mit einem Kollegen geschrieben. Und nächsten Morgen hat man ihn nur noch tot gefunden. Wie ist das denn für deine Tante? Die ist ja nun nicht mehr mit ihm zusammen gewesen, aber offensichtlich hatten die noch Kontakt. Und sie hat immer gehofft, dass es vielleicht wieder in Gang kommt. Und es ist für sie absolut grausam. Mhm. Für uns, es ist für alle. Sie sagt, sie kriegt den ganzen Tag nur Anrufe, wo immer wieder auch Leute, die das nicht gleich mitgekriegt haben von der Schule, ne, die jetzt mit Schule nichts zu tun haben, das dauert ja manchmal ein paar Tage, ehe man das mitkriegt. Es ist einfach, sie sind alle nur völlig, völlig geschockt. Das kann ich gut verstehen, vor allen Dingen, wenn es so ein beliebter Mensch war und ein angesehener Mann, ein freundlicher Mann, ist man natürlich fassungslos nach einer solchen Tat. Was mich auch total so ein Zwiespalt bringt, ich habe immer verteidigt, wenn jemand auf die Flüchtlinge geschimpft hat, und für mich ist das jetzt so schwierig. Einfach dieses Bild, man verteidigt das immer, dass die Leute irgendwo ja Zuflucht haben müssen. Und jetzt, wenn ich so überlege, dass das wirklich eventuell Flüchtlinge gewesen sind, die da schon... Aber das wissen wir noch nicht. Das ist so schwierig, wie man damit überhaupt umgehen soll. Ja, aber da muss man sich jetzt wirklich sehr wegbremsen, wie man da vorzeitig urteilt. Die Polizei wird auf Hochtouren arbeiten und hoffen wir mal, dass das auch ermittelt wird alles und dass die Täter gestellt werden. Aber lass uns nicht zu früh urteilen. Ja, das ist so schwer. Ja. Liebe Christine, es tut mir sehr leid. Ich merke, wie sehr dich das bewegt und was für ein trauriges und furchtbares Ereignis das ist für dich und dein Umfeld. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wir hoffen sehr, dass die Täter gefasst werden. Ja. Und nochmals die Bitte oder der Rat meinerseits, geh bitte morgen zur Polizei und mach eine Aussage. Und jetzt möchte ich dir sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich glaube, das ist ganz gut. Da habt ihr auch noch etwas Zeit, im Hintergrund miteinander zu reden. Ja, danke. Von Herzen alles Gute dir und deiner Familie. Danke. Auf Wiederhören. Danke. Hier ist um 1.36 Uhr die Christel. Ja. Hallo Christel, 70 Hallo, Jahre Domian. Alt. Schön, dass ich dich mal erreiche. Ja. Solange ich deine Sendung sehe, über zig Jahre, freue ich mich. Ich freue mich auch. Ich habe gerade im Vorgespräch gehört mit der Frau von dem Lehrer aus Celle. Mhm. Ich wohne 14 Kilometer davon entfernt. Ach, dann hast du es auch mitbekommen in den Ich habe das alles Medien. Mitbekommen, ja, natürlich. Na, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Flüchtlingen zu tun hat. Das glaube ich nicht. Ja. Nein. Aber mein Thema ist ein ganz anderes. Mhm. Das wirst du wahrscheinlich in deinen vielen, vielen, vielen Sendungen noch nie gehört haben, und zwar über Wölfe. Über Wölfe? Ja. Nein, in der Tat, über Wölfe haben wir noch nie gesprochen hier. Nein, genau. Und ich bin ja hier in Niedersachsen. Ja. Und in diesem Bereich Celle auch und weiterhin Richtung Lüneburg, ne, dieses ganze niedersächsische Bereich. Mhm. Und die Wölfe nehmen hier Überhand, und es sind einige Vorfälle schon gewesen, dass Wölfe auch zum Beispiel einen Jogger angegriffen haben. Wen angegriffen haben? Und auch Wen haben Sie angegriffen? Bitte? Wen haben Sie angegriffen? Ein Jogger. Ein Jogger, ah ja. Ein Jogger, okay. Ja. Mhm. Und auch eine Frau, die mit ihren Hunden spazieren ging, und da haben die Wölfe auch die Hunde angegriffen, und es wurde auch ein Hund gebissen und so weiter und so weiter. Mhm. So, und ich wohne hier in Niedersachsen, ich sage ja 14 Kilometer von Zitter entfernt. Mhm. So, und in einem Außenbereich des Dorfes, und ich habe seit 50 Jahren Hunde, mhm, und ich habe auch Pferde und ein paar Ziegen und was weiß ich alles. Und ich traue mich kaum noch mit meinem Hund, mit dem ich jeden Tag 2 Stunden spazieren gehe, in den Wald. Weil ich immer Angst habe, ich bin fast 70, ne, ich bin aber noch ziemlich fit, ne, aber ich traue mich nicht mehr mit meinem Hund in den Wald. Kann es das sein, wollte ich mal deine Meinung hören, kann es das sein? In Niedersachsen ist es verboten, Wölfe abzuschießen. Mhm. In Thüringen schon. Mhm. In anderen. Aber hier in Niedersachsen eben halt nicht. Und hier in Niedersachsen vermehren sich die Wölfe dermaßen. Es sind auch schon ein paar Maßnahmen ergriffen worden mit irgendwelchen Sender um den Hals, aber das klappt alles gar nicht. Mhm. Wie viel, ich bin jetzt etwas erstaunt, muss ich sagen, da ich nicht wusste, dass in Niedersachsen, in Ostdeutschland war mir das schon klar, aber in Niedersachsen wusste ich es nicht. Ja, hier zwischen Lüneburg, Celle, also hier NATO-Bereich, hier Bergen-Belsen ist hier auch ein Begriff. Ja, natürlich. Da ist der große Bundeswehr-NATO-Platz da, ne, und da vermehren Munster, da vermehren die sich dermaßen. Gibt es Zahlen, Schätzzahlen, wie viel ist schon, wie viel leben in den Wäldern? Ja, mehrere Rudel, viele Rudel, ja. Ein Rudel, wie viel sind das? Ja, das sind ein Rudel. Wir sind ungefähr 12, 14 Wölfe als ein Rudel, ja. Ja. So, jetzt habt ihr, die ihr an den Wäldern, in der Nähe der Wälder wohnt, die vielleicht auch Tiere haben oder Schafe haben oder ja, weiß ich was. Ja, die Bauern hier, die Angst. Bauern zum Beispiel, hier keine 200 Meter von mir entfernt, hat ein Bauer seine Rinder auf der Weide und auch ein paar Schafe. Und der hat auch schon große Schilder angebracht, Wölfe, Wölfe, Wölfe, nicht? Und das ist natürlich eine andere Schiene jetzt wieder. Der hat einen Hauptberuf, der ist, glaube ich, Busfahrer oder was weiß ich, bei der Feuerwehr. Und hat also als Hobby diese Rinderherde. Mhm. Wunderbar, nur auf der Weide, ne? Aber die müssen sich selber schützen, die kriegen keinen Zuschuss von den Bundesländern. Ist denn schon mal ein Rind angegriffen oder getötet worden? Da noch nicht, nein, da noch nicht. Aber in der Nähe von Bispingen ist ein Fohlen gerissen worden, es sind ganz viele Schafe gerissen worden, ganz, ganz viele, ja. Wir halten mal fest, die Wölfe sind nicht gezielt dort ausgesetzt worden, sondern die sind von Natur aus, haben von die Natur sich, aus, sind ja. die kommen von Osteuropa. Ja, aus der Lausitz. Genau, kommen die rüber. Ja, ja. Und es ist hier sehr verstärkt. Mhm. Ich wohne hier, wie gesagt, im Außenbereich. Ich habe hier nur Wald und Feld um mein Grundstück hier rum. Also du würdest dafür plädieren, dass die geschossen wieder werden? Ja. Ich wollte mal deine Meinung hören. Ja, ich bin da zwiegespalten. Ich sage, es werden Hirsche geschossen, es werden Rehe geschossen von den Jägern und Wildschweine und was weiß ich alles. Na, also um das ein bisschen, die sollen ja nicht ausgerottet werden, das nicht, nein. Ach so, du plädierst dafür, dass die nur dezimiert werden. Ja, dass das dezimiert wird. Ja, okay. Und man kann ja auch noch nicht mal, wo ich plädiert für habe, dass man also Rüden die weiblichen Wölfe da kastriert. Mhm. Könnte man ja, von den Jägern können ja da die in Betäubung legen und das könnte man machen. Von Tierärzten da kastriert oder sterilisiert werden. Ich muss das sagen, geht aber auch nicht, das ist auch verboten, weil die dann ausgeschlossen werden. Ach so, und dann werden das Einzelgänger. Ah ja, verstehe. Das geht gar nicht. Ich muss sagen, dass ich grundsätzlich das gut finde, wenn die Wälder wieder natürlicher werden, so wie sie früher waren. Und wisst ihr ja, sehr oft in Lappland bin und da gibt es ja auch Wölfe und ich persönlich und auch die Menschen, mit denen ich da oben gesprochen habe, noch nie Probleme hat mit Wölfen. Das liegt aber daran, dass das so groß ist und so weitläufig. Ja, genau. Die Wölfe und die Menschen. Wölfe ziehen sich immer mehr hier zu den, und es ist ja da zum Beispiel in diesem Munsterbereich, ne, die Leute, die da alle beschäftigt sind, die schmeißen auch Futter dahin, die ziehen die Wölfe direkt hier an. Ist es soweit, dass du zum Beispiel auch gar keinen, dich nicht trauen würdest, an einem schönen Hochsommerabend einen Waldspaziergang zu machen? Ich habe Angst. Ja, ich habe jeden Tag, ich gehe mit meinem, ich habe einen Zetter, ich habe immer große Hunde gehabt. Mhm. Ich habe niemals, 50 Jahre lang, gehe ich mit meinen Hunden in den Wald. Immer meine Wege und alles ist wunderbar. Mhm. Und ich habe seit letztem Jahr habe ich jeden Tag Angst, in den Wald zu gehen mit meinem Hund. Der ist freilaufend, der gehorcht auch sehr gut. Ne? Und der braucht nur 20, 30 Meter vor mir sein und da kommt plötzlich ein Wolf. Dann habe ich keine Chance. Ja. Wenn es in Thüringen erlaubt ist, wie du es gerade gesagt hast, aber in Niedersachsen nicht, die Tiere zu dezimieren, mit welcher Begründung? Weißt du nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht, weil es Naturschutz ist. Mhm. Hier dürfen die nicht abgeschossen werden. Und die Jäger hier, das weiß ich auch, dass die auch sagen, Gott, oh Gott, die reißen die Rehe und machen und tun. Mhm. Nicht? Es werden hier auch Wildgehege angegriffen, mhm, wo Rehe sind und Hirsche und oder. So, auch, Christa, ich mach mal einen Vorschlag. Ich bin da zwiegespalten, muss ich sagen. Da schlagen zwei Herzen in der Brust. Ja, ich auch. Ja, einerseits finde ich es gut. Natürlich. Der Hund stammt vom Wolf ab. Ja, genau. Ich würde gerne mal die Frage ins Publikum stellen. Was denkt ihr denn dazu? Wollen wir wieder mehr Wölfe in Deutschland haben? Soll man das Risiko in Kauf nehmen? Oder sagt ihr, das ist eigentlich in unserem... Die sollen ja hier sein. Da bin ich auch für. Mhm. Aber es darf nicht überhand nehmen. Gut. Dass man als Spaziergänger oder Hundebesitzer Angst haben muss. Ich kenne hier viele Leute, die haben alle Angst, in den Wald zu gehen, nehmen Stöcke mit oder Pfefferspray und was weiß ich alles. Mhm. Und ich bin auch schon fast der Meinung, dass ich mir so einen einfachen Wachenschein, diesen niedrigen, ich habe keine Angst vor Flüchtlingen, dieses ganze Flüchtlingsthema. Alles ist ja nun auch schon so viel durch die Medien gegangen, habe ich gar kein Problem. Okay, gut, dann haben wir das jetzt klar geäußert. Das ist auch mal ein Thema. Genau, jetzt gucken wir mal. Vielleicht mal drüber nachdenken. Genau, jetzt sind wir mal gespannt, was das Publikum, was unser Publikum hier sagt. Ja, freue mich ja, dass ich hier mal mit dir sprechen konnte. Das gibt's ja gar nicht. Interessant, ich was die anderen. Ich habe mal bei dir angerufen, niemals durchgekommen. Liebe Christel, also das ist ein interessantes Thema, dass du das mal hier zur Sprache gebracht hast. Und ich würde das gerne mit dem Publikum heute, wenn wir es heute nicht mehr schaffen, auf jeden Fall morgen noch ein bisschen weiter diskutieren. Das wäre sehr schön. Vielen Dank und auf dass dir nie was passiert. Ja, ich hoffe es. Mein Hund, ich selber habe noch nicht mal Angst. Für mich selber gar nicht. Ja. Nein, aber ich habe Angst für meinen Hund. Ich habe auch Angst um dich. Nee, das brauchst du nicht. Nein, für mich habe ich keine Angst, aber wenn der Hund da läuft, den nehme ich ja über alles. Ja. Ne? Also das ist mein Ein und Alles. Alles und Gute, wünsche ich dir. Und da wird er plötzlich vom Wolf angefallen. Ja. Also das möchte ich mir nicht vorstellen. Liebe Christel, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Gleichfalls. Ciao. Mach so weiter, ne? Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Lana. Lana, stimmt das? 21? Genau. Hi. Hallo Lana. Weswegen rufst du an? Erstmal möchte ich mich bedanken dafür, dass du alle Leute ausreden lässt und immer so höflich alle zu Ende reden lässt und überhaupt die Sendung gibt, weil sie gibt so vielen Menschen einfach die Chance, aus ihrer Seele zu sprechen und das ist was wirklich Schönes zur heutigen Zeit. Sehr freundlich, vielen Dank, Lana, sehr nett. So, jetzt kommen wir zu dir. Ja, okay, also ja. Du wirst mich vermutlich dafür verurteilen und unsympathisch finden und ja, das kann ich nicht übernehmen, weil das, was ich getan habe, das war wirklich nicht gerade gut. ich fange einfach mal mit der Story an. Bitte. Ich war damals 16 und ich war auf sozialen Netzwerken, die waren lokal, also nur in der Umgebung, in der ich gewohnt habe und ich habe in einer wirklich sehr kleinen Stadt gelebt. Da habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem Unbekanntes und ich selbst hatte nicht mein Profilbild drin. Also jedenfalls stand in der Nachricht so eine, also ob ich mich Geld verdienen möchte, indem ich den Freund von ihr bestrafen will. Und den Freund von ihr bestrafen will? Ja, okay, das war unglücklich formuliert. Also es war eine Frau, die mir geschrieben hat und die wusste aber, du hattest kein Bild, aber das war schon klar, dass du ein Mädel bist. Ja, anscheinend. Ah ja. Und war denn klar, dass du auch erst 16 warst? Ja. So, jetzt schreibt die Frau dich an, ob du ihren Mann bestrafen willst. Genau. Was heißt das? Ja, das heißt, sie hatte ihr Freund hat sie betrogen mit ihrer besten Freundin und sie wollte sich an ihm rächen hat nach jemandem gesucht, der das realisiert für sie. Und also du solltest halt so eine Art Lockvogel sein. Ich sollte die sein, die das tut. Also Lockvogel ist kein passender Begriff jetzt. Also was tut genau? Ihn auszupeitschen. Ihn auszupeitschen? Ihn auszupeitschen. Moment mal, du sollst diesen Mann auspeitschen als Strafe dafür, was er gemacht hat. Genau. Wie soll denn das gehen, wenn er dem nicht zustimmt? Also es geht hier nicht um irgendeine SM-Nummer, sondern um eine wirkliche Bestrafung. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich sie gefragt und sie hat gesagt, sie würde ein Hotelzimmer mieten und ihn daran fesseln und ich würde dann kommen, durch die Tür einmarschieren, sie würde mir die Peitsche in die Hand drücken und ja, los geht's. Was ist das denn für eine Seltsamkeit? Warum macht sie das denn nicht selbst? Oder warum heißt sie wollte, warum? Das war ihre Entscheidung. Sie wollte jemanden finden, der für sie jemanden bestraft. Während ich ihn ausgepeitscht habe, hat sie auf ihrem Stuhl gesessen und zugeschaut. Aber dafür muss der Mann sich, also um es gleich vorwegzunehmen, du hast es dann gemacht. Ja. Du hast es gemacht. Du hast dich drauf eingelassen. Ich hab, ja. Das heißt, du kamst wirklich. Du wurdest bezahlt dafür. Du kamst wirklich dann in ein Hotelzimmer und da saß dieser Mann gefesselt da. Ja. Auf einem Stuhl. Also der war nicht auf dem Stuhl gefesselt. Der hatte seine Gliedmaßen an den ganzen Bettsäulen einfach dran. Lag der auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Er lag auf dem Bauch und ich stand auf dem Bett über ihm und habe ihn ausgepeitscht. War der Mann nackt? Nee, der hatte eine Boxershorts an. Ja. Weißt du denn, warum dieser Mann sich freiwillig hat fesseln lassen von der Frau? Sie hat ihm gesagt, ja, Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Mhm. Dann die hat gemeint zu ihm, sie würde gerne was Neues ausprobieren mit ihm, hat ihn dann halt im Hotel ans Bett gefesselt. Dann sollte ich ans Hotel kommen. Sie ist mich abholen gegangen, hat mich dann in die vierte Etage gebracht zu deren Zimmer. Mhm. Ich bin reingekommen, dann ging es direkt auch los und er hatte in dem Moment die Augen verbunden. Mhm. Und der hatte ich gar nicht gesehen. Nein, in dem Moment noch nicht. Dann hat sie ihm die Augenbinde weggenommen und gesagt, ja, hier, Überraschung. Ach so. Und dann stand ich da mit der Peitsche. Da warst du 16 Jahre alt. Ach ja. Wie lange hast du ihn gepeitscht? Eine Stunde ging das. Eine Stunde? Wie viel Geld hast du dafür bekommen? 250 Euro. Und danach bist du wieder nach Hause gegangen? Ja. Also, klingt jetzt ein bisschen, Also ich habe mich schlecht gefühlt danach, aber ich war noch nett zu ihm, ganz ehrlich. Wenn das irgendjemand anderes gewesen wäre, dann hätte der mir noch mehr leid getan. Hast du denn volle Kanne zugeschlagen oder eher ein bisschen zärtlicher? Ja, ich habe versucht, sanft zu sein. Also so wie es halt geht mit einer Peitsche. Das war so eine Lederpeitsche. Hat er denn dennoch geschrien oder gejammert, der Mann? Ja, er hat fast geweint. Also er hat ein bisschen geweint, aber ich glaube, das hat auch eher damit zu tun, weil die Freundin ihn damit erwischt hat und so. Also die Freundin, die saß währenddessen die ganze Zeit auf ihrem Stuhl vor dem Bett, hat ihre Schuhe ausgezogen, die er dann in den Mund stecken sollte und sowas. Also und der Typ, der steht nicht auf sowas, sollte man vielleicht auch noch anmerken. Also für den war das wirklich eine Folter, eine Qual. Ja, genau. Das klingt ja wie eine Szene aus irgendeinem abgefahrenen Film. Oh mein Gott, ist so geil. Hast du den blutig gepeitscht? Nein. Hat die Frau, was hat die Frau gesagt während dieser Stunde? Oh, die hat die ganze Zeit so beleidigende Begriffe ihm an den Kopf geworfen. Ich sollte auch mitmachen. Also beleidigende Begriffe im Sinne von, ja, sehen sie nur an, was du verloren hast und sowas in der Art. Also die wollte den demütigen. Hast du dem Mann auch auf den Kopf geschlagen? Nee, also Kopf und Hände habe ich versucht nicht zu schlagen. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass der Mann, als ich 16 war, er war 28 und sie war 21 oder 22. Mhm. Also das muss bestimmt lustig ausgesehen haben. So. Ich halte nochmal fest, was du gesagt hast. Du hast eine Stunde auf ihn eingeschlagen. Ja. Und standst auf dem Bett und auf ihm drauf auch? Ja, auch. Auch, also, und auch am Bett? Nee, nicht unten, ich war immer über ihm. Das war so, ja. Wie kam es denn dann, dass dann nach einer Stunde Schluss war? Wie kam das? Wir hatten eine Zeit verabredet, also die Frau und ich. vorher? Wir haben eine Zeit verabredet vorher schon, ja, dass es so von 6 bis 7 oder 7 bis 8, ich weiß es nicht mehr, ging und und dann war Schluss. Hast du das denn überhaupt? Ich meine, ich stelle mir das anstrengend vor, auch als kräftiger Mann stelle ich es mir anstrengend vor, eine ganze Stunde auf jemanden einzuschlagen. Da waren ja immer so Pausen mit Konversationen zwischenzeitlich musste der auch meine Füße in den Mund stecken. Und, ach so, das auch noch. Ja, deine Füße in seinen Mund. Ja, und ich glaube auch nicht, dass er einen Fetisch hatte, also das war wirklich nicht erfreut aus. So, das war also die richtige Qual. Wie hast du dich denn währenddessen gefühlt? Ich glaube, zu dem Moment habe ich das noch nicht wirklich realisiert. Also ich wusste nicht wirklich, was ich getan habe. Du hast das Geld dann bar in die Hand bekommen danach? Ja. Du bist 21, das ist nun 5 Jahre her. Hast du noch mal sowas gemacht seitdem? Nee. Ich habe auch kein Angebot bekommen, aber hätte ich eins bekommen, hätte ich es nicht mehr gemacht. Wie stehst du heute dazu, dass du das gemacht hast? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, also der Typ, der hatte echt eine verrückte Freundin. Und ich war auch nicht gerade besser, weil ich es getan habe. Mhm. Und ich denke mir auch, also das war natürlich falsch von mir. Aber andererseits, zu dem Moment habe ich wirklich irgendeinen Kick gebraucht einfach. Also ich lebe in einer wirklich kleinen Stadt und ich bin ein Großstadtmensch von Natur aus und ich brauche einfach irgendwas so. Und dann habe ich das gemacht und... Also Lana, ich finde auch, dass du da einen großen Fehler gemacht hast. Das war ein ganz großer Fehler. Und ich finde zudem, dass du dich in größte Gefahr begeben hast. Du warst erst 16 Jahre alt. Du wusstest überhaupt nicht, wer dich dahin lockt. Das hätte auch für dich sehr übel ausgehen können. Ich habe vorgesorgt. Ich habe, bevor ich gegangen bin, ich habe meiner Mutter gesagt, ich würde mich mit ein paar Freunden treffen. Aber vorher habe ich noch so einen Zettel geschrieben. Mama, wenn ich nicht zu Hause bin, ruf bitte die Polizei. Ich war in Hotel, habe mich getroffen mit Didete, habe die Nummer aufgeschrieben und habe das halt unter meinen Kopfkissen gesteckt und bin dann gegangen. Gut, aber bis die Mama das gefunden hätte, hätte man dich 10-mal vergewaltigen können, weißt du? Ja, das stimmt, aber wenigstens hätte man dann irgendeinen Hinweis. Ja, natürlich. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte. Du warst 16 Jahre alt und hast was Verrücktes gemacht. Und im Nachhinein ist es klar, dass das absolut falsch war. Sowas macht man nicht. Domian, ganz ehrlich, wenn das nicht ich gewesen wäre, dann hätte die doch jemanden gefunden. Das entschuldigt einen ja selbst nicht, weißt du? Weiß ich wenigstens, dass er nicht die Qual erleben musste, okay, die er sonst hätte erleben sollen. So kann man es vielleicht im Nachhinein noch sehen. So rede ich mir das gut. Ja, nun kann man sie nicht rückgängig machen. Wichtig ist, dass du es nicht normal gemacht hast und dass du es nicht normal machen würdest. Davon gehe ich doch aus. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwas gebraucht und das war auch vielleicht sowas wie so ein Wachschüttelding, das mir irgendwie gezeigt hat, dass ich irgendwie gerade total falsch bin. Das ist jetzt lange her. Ja. Liebe Lana, auf das es nie wieder passiert, sowas. Und gut, dass es gut gegangen ist und dass du wohl auf bist. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich möchte dich noch etwas fragen. Ist das irgendwie nicht anstrengend, wenn du jede Nacht so topfit sein musst? Also ich meine, du musst ja immer. mein ganzes Leben ist ja so programmiert, dass ich eigentlich nachts lebe und dass ich hier zwischen 1 Uhr und 2 Uhr sitze. Dieses Nachtleben ist schon anstrengend, ja. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich dann Ende des Jahres aufhören möchte. Okay. Aber ansonsten. Ja, finde ich aber schade. Das wäre echt. Ja. Liebe Lana, vielen, vielen Dank für deinen Input. Und alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch, Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao. Und hier haben wir die Tanja. Tanja ist 30. Guten Morgen, Tanja. Ja, hallo Domian. Jetzt haben wir nur wenig Zeit, sehe ich gerade mit Erschrecken. Ja, aber wir legen gleich los. Genau, und zwar geht es um Wölfe. Auch um was? Ich bin Hundetrainerin und habe mich auch nicht nur mit Hunden, sondern auch mit Wölfen beschäftigt. Tue es auch immer noch. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass man Wölfe definitiv nicht erschießen sollte. Und was sagst du zu den Ängsten von Christel und von anderen Menschen offensichtlich auch? Es ist viel Panikmache. Also natürlich, es gab Vorfälle, das stimmt, aber das hat auch viel mit dem Verhalten der Leute zu tun. Also ne, wenn ich auf Wölfe treffe und mich dann in Panik verfalle und... Was soll man denn machen, wenn man einen Wolf im Wald trifft? Das Allerbeste ist, na klar, ruhig verhalten und langsam den Rückzug antreten. Also auch nicht wegrennen oder sonst irgendwas, sondern sich einfach langsam zurückziehen. Also ganz cool weggehen. Genau. Also es ist wirklich so, der Wolf hat letztendlich immer noch mehr Angst vor dem Menschen als der Mensch vor dem Wolf. Ja, das glaube ich ja auch. Aber was sagst du denen, die ihre Schafe, ihre Hühner oder sogar vielleicht ein Kälbchen verlieren, das auf der Weide ist? Also dazu kann ich ja nur sagen, in anderen Ländern ist es ja so, dass Leute, die jetzt Schafe oder sonst irgendwas haben, die haben einen Herdenschutzhund auf diesem Feld, auf dieser Koppel, wie auch immer. Und der hält die Wölfe einfach fern und greift die im Notfall auch an, dass die sich eben verziehen. Das heißt, das sollten die Leute dann hier auch haben? Genau. Mhm. In Deutschland ist es so, dass die Leute meistens nur Hütehunde haben, die eben die Herde zusammenhalten, aber nicht beschützen. Und der Herdenschutzhund ist wirklich, sind Rassen, die sehr selbstständig sind. Und, ich höre schon. Das heißt, man muss einfach umdenken. Man muss sich einfach neu in die Situation hineinfinden. Finde ich einen guten Ansatz, Tanja. Schön, dass wir kurz haben reden können. Alles Gute. Ja. In der Technik, Tim Dohnke. Ciao, tschüss, bis morgen.